12 und 20 Grad. Es ist 23.05 Uhr. Die Verkehrslage, derzeit keine Störungen auf den Fernstraßen in Bayern. Gute Fahrt. Bayern 2, Nachtmix. Mit Achim Bogdan. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Nachtmix mit Achim 60 Bogdan. Heute mit Retropop. Uns erwartet in der kommenden Stunde Nostalgisches von heute. Musik, die klingt wie früher, unter anderem von Hatchy, den Lemon Twigs und Gruff Rice. Und wir beginnen gleich mal mit dem Waliser Gruff Rice. Hier ist sein durch und durch nostalgisches I Want My Old Life Back. Gruff Rice, der ehemalige Sänger der walisischen Band Super Furry Animals, aus seinem neuesten Album The Almond and the Seahorse, Filmmusik zu einem englischen Independent-Kinofilm. Und musikalisch geht das eben gehörte Stück Richtung Burt Bacharach und Brian Wilson. Zeitloser Sound mit Streichern und Orchester. Das gleiche Bild bei der Sängerin B.R.U.B. Ihr Glue-Song ist gewebt aus Nostalgie und Pop und er bleibt kleben. I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever by the clue. Won't you? Thank you. Bia Doobi alias Bea Christie, ein Internetphänomen. Die junge Sängerin aus London hat für einen ihrer Songs Deathbed inzwischen 1,4 Milliarden Klicks bei Spotify. Das gerade war ihr Glue-Song. Van Morrison ist wieder da. Wobei, er war ja nie weg. 77 Jahre ist der Sänger inzwischen alt, ein unkaputtbarer Haudegen, der vom Rock über den Country bis zum Jazz fast jede Musikrichtung ausprobiert hat, außer Punk. Sein neuestes, vor 10 Tagen erschienenes Album hat Van Morrison der Skiffle-Musik gewidmet. Eine Musikrichtung, die sich vor knapp 100 Jahren in den USA entwickelte und später in den 1950er Jahren ein Revival in England feierte. Ohne Skiffle hätte es wahrscheinlich keine Beatles gegeben. Van Morrison also mit Freight Train. Freight Train, Freight Train, going so fast. Freight Train, Freight Train, going so fast. I don't know what train I'm on. Won't you tell me before I'm gone? Van Morrison aus seinem neuesten Album mit dem Revival von Skiffle-Musik. Der Sänger Billy Bragg hat übrigens gerade ein ganzes Buch über Skiffle geschrieben. Und der Chorgesang gerade eben hatte schon etwas leicht Gospelartiges. Soul, R&B, Gospel, das sind alles Einflussgrößen auf die Musik des Trios Gabriels aus Kalifornien. Hier ist ihre neueste Single Offering. Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let you get in my twine. Mama ain't raised no fool, I know you're killing my conviction. My daddy taught me a thing or two. Your body ain't my advice. Aus Compton kommt nicht nur Hip-Hop, sondern auch das Trio Gabriels, eben gehört. Hier im Nachtmix auf Bayern 2 hören wir Musik von heute, die zugleich irgendwie von gestern ist oder hätte sein können. Das gilt seit Anfang an für die Karriere der Lemon Twigs aus den USA, einem Brüderpaar, das sich offensichtlich an dem Sunshine-Pop der 60s und an die Beach Boys und den Soft-Rock der 70er anlehnt. Die Harmonien, der mehrstimmige Gesang, die Gitarren. Hier ist ihre neue Single In My Head. In my head. Das waren die Lemon Twigs, bestehend aus dem Brüderpaar Brian und Michael Daddario, die schon als Kinder auf dem Broadway in Musicals mitspielten. Ihr Vater, Ronnie Daddario, war selbst erfolgreicher Sänger und seine Musik aus dem Jahr 1976 ist gar nicht so weit weg von der seiner Söhne heute. Hier ist ein Song von ihm damals, Ronnie Daddario. Spread. Musik aus dem Jahr 1976, Ronnie Daddario, der Vater der beiden Bandmitglieder der Lemon Twigs. Zurück in die Zukunft bzw. Gegenwart. Hier sind, Rücken an Rücken, zwei schwedische Sänger von heute, die beide den leichtfüßigen Blue-Eyed Soul pflegen. Hier ist erst Augustine aus der Nähe von Göteborg und dann Hannes aus Stockholm. I'll be honest for you, yeah, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy. Memory, 'cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleep, let's get no rest nights, thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy. Yeah, yeah. No, no, no, no. Stop, come speak. We're gonna make a memory. Memory. Good. Okay. Do you remember when she lied to you? I do. Remember how she almost fooled me too? I do. You could do better, I mean honestly. I could. This is your city, it's just Stockholm's feet. Light rain is a vein, diamonds on my face. I don't say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself. You and me made a lover of an enemy. We're gonna make a memory. Zuerst Augustin, ein Sänger aus einem Kaff namens Jörlanda bei Göteborg in Schweden, Einwohnerzahl 1549. Der berühmteste davon, er vermutlich. Und dann gerade Hannes aus Stockholm, zwei große Hoffnungsträger der schwedischen Musikszene und Brüder im Geiste. Hier ist der Nachtmix auf Bayern 2 mit Retropop. Das Go-Team aus dem englischen Seebad Brighton hat schon sehr lange eine ganz eigene Handschrift gefunden. Eine Melange aus Uptempo, Motown Soul, Shepherd-Gitarren, Cheerleader-Gesang und trötenden Trompeten. Auf ihrem neuesten Album findet sich auch diese poppige Nummer, Getting to Know. To all the girls in the world who never got to see how out of place and like a fake you really, really feel. See, I used to be just like you, but I didn't realize. But now I've opened my eyes. Yeah. Das Go-Team aus UK und ihr Getting to Know, das den Geist der Jackson 5 hochleben lässt. Hier ist der Nachtmix auf Bayern 2 mit Achim Bogdan und mit Retropop von heute. Die US Girls kommen aus Kanada und auf ihrem neuen Album finden sich zum Teil Klänge, die hätte auch Donald Fagen von Steely Dan 1982 rausbringen können. Hier kommt der Beweis. Nostalgie, jetzt oder nie. Es ist einer der Antriebe des Musikschaffens, so zu klingen wie jemand, den man früher vielleicht mal ganz toll fand oder sich in nostalgischen Gefühlen zu verlieren. Die US Girls jedenfalls mögen ganz offensichtlich Yachtrock und Softrock der späten 70er, frühen 80er Jahre. Als ob Punk nie passiert wäre. Apropos, wir geben jetzt ein bisschen Gas und kommen zu Bands, die sich am Punkrock der 70er orientieren. Die Guardians Singles aus Neuseeland zum Beispiel. Hier ist ihre Single Chad and Stacey. Oh, Ein Rohrputzer im Zündfunk-Nachtmix auf Bayern 2, die Guardian Singles, die von den Guardian Angels, den Schutzengeln, nur zwei Buchstaben trennen. Die Guardian Singles kommen aus Neuseeland. Australien stammen GT, deren Good Night Neandertal ist der beste Songtitel der heutigen Sendung und letztlich ein weiteres Mal Punkrock-Nostalgie. Der Geist der Ramones nur von heute. Das waren GT Punkrock aus Sydney, Australien. Hatchie, ebenfalls aus Australien, ist mit ihrem Retropop in der Zeitschiene weiter der Gegenwart zugewandt. Ihr Sound klingt auf der neuen Single ein bisschen wie der Britrave der frühen 90er, damals mit Bands wie den Happy Mondays oder The Farm. Man könnte sich ein Chill-Out-Zelt am Rande des Glastonbury Festivals 1991 vorstellen und das ist der Soundtrack dazu. Sunset melt from the rooftop. in a repulsive life, in a repulsive flat. The rash has spread in your heart of cream, in a disgusting life, a disgusting dream. And you can blame it all on me. You can blame it all on me. You're walking around with your mind in a sack, in a repulsive life, a repulsive hat. The rot has spread in your heart of beans, in a disgusting life, a disgusting dream. And you can blame it all. Musik aus Down Under, Hatchie war das mit Rooftops und gerade eben The Tubs mit ihrem kurzen Stück Dead Meat, klang eigentlich wie ein College-Rock-Stück aus den 90ern, ist aber von heute. Und wenn wir uns schon im Geiste der 90er bewegen, Shalom knüpft an. Sie ist als Studentin aus Südafrika mit einem Stipendium nach New Jersey gekommen, hat neben dem Studium Musik gemacht, angelehnt an den Independent Sound der 90er und tatsächlich einen Plattendeal beim renommierten Indie-Label Saddle Creek bekommen. Hier ist Shalom und Happenstance und gleich danach Quinny. I'm waiting for the day that I can finally walk away from all this bullshit. Sitting in my room practicing how to be cool, but I can't do I tried hard enough, my roommate, and she's mean for a nurse, but anyway, it wasn't enough, and my life is weighing heavy on my chest.